Kundgabe 5421. Empfangen durch Bertha Dudder am 26.06.1952. Die Brücke aus dem Reich des Lichtes ist Jesus Christus. Im Namen des gekreuzigten Heilandes sei es euch gesagt, dass sich das Himmelreich öffnet einem jeden, der ihn anerkennt als Gottes Sohn und Erlöser der Welt, dass es aber verschlossen bleibt dem, der ihn nicht anerkennen will. Ihr Menschen müsset wissen, dass vor seinem Kreuzestod die beiden Welten streng geschieden waren, die als Reiche des Lichtes und der Finsternis bekannt sind, dass es zwei ganz verschiedene Bereiche waren, die keine Verbindung miteinander hatten, weil sie völlig im Gegensatz zueinander standen. Eine Erklärung hierfür ist zu suchen in der völligen Abkehr des geschaffenen Geistigen von Gott, die dann eine Welt erstehen ließ in gottgegnerischer Ordnung, während das zu Gott stehende Geistige in der göttlichen Ordnung verblieb und somit auch in einem Bereich der Vollkommenheit, des Lichtes und der ungehemmten Kraft. Es konnte keine Verbindung geben zwischen diesen beiden Welten, weil der Gegensatz zu groß war, weil der Abstand von Gott in jeder Weise negative Auswirkung haben musste, es gewissermaßen ein Streben nach entgegengesetzten Polen wäre, niemals aber ein Pol angestrebt würde. Es fehlte jegliche Verbindung zwischen dem Reich des Lichtes und dem der Finsternis, was noch verständlicher wird durch die Erklärung, dass die herrschenden Kräfte beider Bereiche völlig gegensätzlich zueinander standen und völlig gegensätzliche Ziele verfolgten. Höchste Vollkommenheit in Freiheit und Licht und Kraft und Knebelung des zu höchstem Wirken bestimmten Geistigen. Es bestand also eine unüberbrückbare Kluft zwischen diesen beiden Welten, die ewig nicht hätte aufgehoben werden können von Seiten der Finsternis, wohl aber von Seiten der in göttlicher Ordnung verbliebenen geistigen Welt, deren Bewohner in der Erkenntnis standen und folglich auch um die einzige Möglichkeit, eine Brücke zu schlagen, wussten. Es musste ein Wesen aus der geistigen Welt sich in die finsteren Sphären wagen und von dort aus einen Weg anbahnen, der dann beschritten werden konnte von jedem Wesen, das in das Lichtreich gelangen wollte. Es musste dieses aus der Höhe herabgestiegene Wesen die göttliche Ordnung herstellen, indem es erstmalig selbst in dieser göttlichen Ordnung lebte und dann die Bewohner der finsteren Welt, die Menschen auf der Erde, in Kenntnis setzte von dieser, auf dass auch sie, durch sein Beispiel angeregt, einen anderen Lebenswandel führten als bisher, dass sie also anstatt entgegengesetzt in gleicher Richtung strebten wie der Mensch Jesus, dessen Ziel oben, das heißt, die Rückkehr war in das Reich, das er verlassen hatte, um der in Finsternis lebenden Menschen willen. Der Wille nach oben findet immer den rechten Weg, doch dieser Wille mangelte den Menschen. Er war nach unten gerichtet, denn das Wirken negativer Kräfte ist in dem Reich der Finsternis stets von Erfolg, und diese Kräfte verfolgen nur das eine Ziel, dem Wesen jegliche Erkenntnis zu nehmen, um es an der Rückkehr zu Gott zu hindern. Der Wille des Wesens könnte dem Fürsten der Finsternis und seinem Wirken Einhalt gebieten, doch er tut es nicht. Er ist selbst so schwach und jedem ungünstigen Einfluss widerstandslos ausgesetzt. Darum wusste die Lichtwelt, und es erbot sich ein urgeschaffener Geist, dem schlechten Einfluss des Gegners von Gott seinen Willen und seine Liebe entgegenzusetzen. Es kämpfte nun gleichsam zwei Kinder Gottes, zwei von ihm selbst ins Leben gerufene Ebenbilder gegeneinander, weil sie nicht mehr gleichen Willens und gleicher Liebe waren, ansonsten sie sich nicht als Gegner gegenübergestanden hätten. Doch es musste dieser Kampf in der Weise stattfinden, dass das Lichtwesen zuvor die Hülle anzog, die es der göttlichen Kraft beraubte. Es musste als Mensch kämpfen wider den, der das Menschsein aller gefallenen Geister verschuldet hatte. War er stärker als jener, dann war auch dessen Macht gebrochen. Dann gab es auch für die Menschen eine Hoffnung, den Gegner Gottes zu besiegen. Und dann war auch ein Weg angebahnt, der zurückführt ins Vaterhaus. Die Seele des Menschen Jesus, dessen Körper wohl irdisch war, brachte etwas mit aus der Höhe und strahlte es auf der Erde aus. Göttliche Liebekraft. Die Liebe wird keinem Wesen genommen. Sie kann jederzeit entzündet werden. Sie kann aber auch erstickt werden durch eigenen Willen. Und diese Liebe ist die Brücke zum Reich des Lichtes. Denn die Liebe ist nach oben gerichtet zu Gott, der die ewige Liebe selbst ist. Die Liebe sucht immer den Liebepol und ist nun niemals gottgegnerisch tätig. Die Liebe bewog ein Lichtwesen, zur Erde herabzusteigen. Und die Liebe blieb mit der ewigen Liebe in Verbindung. Und es war die Brücke hergestellt zwischen dem Reiche des Lichtes und dem der Finsternis durch Jesus Christus. Sie ist aber nicht zu sehen von den Wesen auf der finsteren Erde, die nicht Gebrauch machen von seiner Führung, die sich nicht ihm anschließen im Glauben, den rechten Führer zum Reich des Lichtes gefunden zu haben, die seine Liebe nicht erwidern, die nicht in ihm den Meister erkennen, der seinen Gegner bezwungen hat, und die sich ihm dafür dankbar unterstellen, die in ihm nicht den sehen, der Herr ist über Leben und Tod, über Licht und Finsternis, die ihn nicht anerkennen als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Die Kluft zwischen dem Lichtreich und dem Reich der Finsternis bleibt unwiderruflich bestehen für jeden, der nicht den Weg geht, den Jesus Christus ihm geöffnet hat und der allein zum Vater führt. Denn dieser steht noch voll und ganz unter dem Einfluss des Gegners von Gott und wird nicht eher von ihm frei werden, bis er willig ist, in das Gesetz der ewigen Ordnung einzugehen, bis er seinen Widerstand aufgibt und sich von Jesus Christus erlösen lässet, der allein der Weg ist zum Vater, dessen unendliche Liebe einen Weg fand, der aus der Finsternis herausführt zum Licht. Amen.